hey, lass uns das besser in ein gesondertes Dokument speichern. Es kommt dem, was ich empfinde, sehr nahe. Es blubbert direkt aus meinem Herzen. Mein Heavy Metal Survival Game. Was habe ich überhaupt noch davon, mir über irgendetwas Gedanken zu machen? Nichts. Und ich habe mich inzwischen auch total zerstört. Und da ist es wieder dieses Themenroulette. Es dreht sich im Kreise, immer von vorne. Frauen, Träume, Alkohol, Ordnung, Kunst, Musik, Film, Machen, Arbeiten, Geld verdienen, Nachrichten, Essen, Duschen, Waschen, Putzen, Zigaretten, Einkaufen, Hark und mein Sohn, Erde Herrscher, Himmel, Hölle, Teufel, Dämonen, Engel, Gebet, Asmodeus, wer nochmal? Gesundheit, Krankheit, Aussehen, Pupsen, Kacken, Pinkeln müssen, Pfandflaschen wegbringen, Müll wegbringen, Korrespondenzen, E-Mails, Telefonieren, Chatten, Komponieren, Schreiben, Geschichten erfinden, Tagebuch. Es muss doch irgendwas dazwischen sein, zwischen diesen Tags. Etwas, was das Leben lebenswert macht. Etwas, das ich gebraucht werde. Ich fühle mich nicht mehr gebraucht. Genau, Enrico, und dann triffst du auf eine Frau mit deinem verrückten Lebensmodell. Ekelhaft, abartig, widerlich und stumpfsinnig. Hey, das ist im Prinzip kein verrücktes Lebensmodell. Es ist ein einziges Heavy Metal Survival Game. Ich versuche nur zu überleben und greife dabei nach jedem Strohhalm. Und überhaupt, was sollte das für eine Frau sein? Eine, die mich rettet als eine Art Nothelferin? Psychische Rettungssanitäterin bzw. Feldärztin? Verhielte es sich nicht eher so wie zwei Superschall Re-Entry Kill Vehicles, welche mit hoher Geschwindigkeit aus der Stratosphäre kommt, aufeinander prallten, um sich gegenseitig zu zerstören? Du hast recht. Die Frau hätte wahrscheinlich einen riesen Knall. Oder ein großes, starkes Herz. Das heißt, alles stinkt nach Scheiße. Alles ist Scheiße. Ich fresse Scheiße. Selbst aus meinem Schwanz kommt nur noch Scheiße. Ich schwimme in Scheiße. Ich denke an Scheiße. Ich schwimme in Scheiße wie Dagobert Duck in Geld. Richtig. Und du bist am beschissensten. Falsch. Fast alles ist Scheiße, die Erde, worauf wir leben. Sieh dir alles an. Pflanzen, Pilze. Alles wird auf Gülle gezüchtet. Scheiße ist so gesehen eine natürlich vorkommende menschliche Ressource. Genau. Human Resources und so ein Shit. Ich lese aus Wikipedia. Typen von Biomasse. Kriterien. Biomasse kann nach drei unterschiedlichen Kriterien typisiert werden. Die drei Kriterien und die jeweiligen Typen von Biomasse ergeben sich aus den verschiedenen ökologischen Biomassebegriffen. Kriterium Wassergehalt. Frischbiomasse. Die Biomasse einschließlich des enthaltenen Wassers. Trockenbiomasse. Die Biomasse ohne gegebenenfalls daran enthaltenem Wasser. Kriterium Herkunft der Biomasse. Phytomasse. Die Biomasse stammt von Pflanzen. Zoomasse. Die Biomasse stammt von Tieren. Mikrobielle Biomasse. Die Biomasse stammt von Mikroorganismen, einschließlich Pilzen. Kriterium Lebendigkeit der Biomasse. Lebende Biomasse. Die Biomasse befindet sich an, in lebenden Organismen. Tote Biomasse. Die Biomasse befindet sich an, in toten Organismen bzw. ist abgestorben. Und das heißt, wenn mir irgendwie Kacke am Arsch kriegt, dann ist es lebende Biomasse. Dass sie sich an dem lebenden Organismus befindet.